31. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Verachte die Meinungen der Menge und strebe nach dem höchsten Gut, der Erkenntnis der Wahrheit. Nun erkenne ich meinen Lucilius. Er fängt an, sich zu zeigen, wie er zu werden versprach. Folge jenem Drange deines Geistes, mit welchem du, die Güter des Pöbels in den Staub tretend, allem Trefflichen dich zuwandtest. Ich begehre nicht, dass du größer und besser werdest, als du dir vorsetztest. Der Grund, den du gelegt, hat einen weiten Raum eingenommen. Führe nur aus, was du begonnen und was du in deiner Seele trugst, setze ins Werk. Das Ganze ist, du wirst ein Weiser werden, wenn du deine Ohren verschließest. Aber es genügt nicht, sie mit Wachs zu verstopfen. Es ist eine dichtere Verklebung vonnöten, als deren sich Ulysses bei seinen Gefährten bedient haben soll. Jene Stimme, die dort zu fürchten war, war eine süße, doch nur eine einzelne. Aber diese, die du zu fürchten hast, kommt nicht bloß von einer Klippe her, sie umtönt dich von allen Enden. Steuere daher nicht nur an einem, tückischer Lust verdächtigen Orte, sondern an allen Städten vorüber. Sei taub auch gegen die, welche dich am meisten lieben. Gut meinend wünschen sie dir Schlimmes, und wenn du glücklich sein willst, so bitte die Götter, dass von dem, was sie für dich erflehen, dir nichts zuteil werde. Es sind keine Güter, womit sie dich überhäuft sehen wollen. Ein Gut gibt es, das des glücklichen Lebens Grund und Stütze ist, Selbstvertrauen. Dies kann dir aber nicht werden, wenn du nicht die Mühsal verachtest und sie unter die Dinge zählst, welche weder gut sind noch schlimm. Denn es ist nicht möglich, dass dieselbe Sache bald schlimm sei, bald gut, bald leicht und erträglich, bald furchtbar. Ein Gut ist die Mühsal nicht. Was ist denn aber ein Gut? Ihre Verachtung. Daher möchte ich diejenigen tadeln, welche um Eitles sich abmühen. Aber bewundern werde ich die nach dem edeln Strebenden, je mehr sie sich anstrengen, je weniger sie sich's erlauben, zu unterliegen oder zu rasten. Ich werde ihnen zurufen, erhebet euch um so kräftiger, füllet die Brust und in einem Atem, womöglich, ersteiget jene Höhe. Edler Seelen Nahrung ist die Mühe. Also nicht nach jenem alten Wunsche deiner Eltern hast du zu wählen, was du dir zufallen sehen, was du dir wünschen möchtest. Und überhaupt, für einen Mann, der schon zum Höchsten hindurchgedrungen, wäre es schimpflich, noch immer den Göttern anzuliegen. Wozu Gelübde? Mache dich selbst glücklich. Und du wirst es, sobald du erkannt hast, dass Gut nur das sei, dem die Tugend beigesellt, schimpflich aber alles, womit das Laster verbunden ist. Wie nichts glänzt ohne hinzutretendes Licht, nichts schwarz ist, außer was in Finsternis ist, oder Dunkles in sich aufnimmt, wie es keine Wärme gibt ohne die Beihülfe des Feuers und ohne luft keine kälte so würkt die gemeinschaft der tugend und des lasters edles und schimpfliches was ist nun das gute richtige erkenntnis was ist das übel die unwissenheit der weise und kundige wird die dinge nach den umständen verwerfen und wählen aber was er verwirft fürchtet er nicht noch bewundert er was er wählt wenn anders ein großer und unbesiegter geist in ihm wohnt du sollst dich nicht unterwerfen und beugen lassen der mühsal dich nicht zu weigern genügt nicht fordre sie aber fragst du gibt es nicht auch eine eitle und überflüssige mühe ja die wozu geringfügige beweggründe uns aufriefen aber auch sie ist kein übel ebenso wenig als jene welche auf schönes verwendet wird weil der ausdauernde wille der seele es ist der zum harten und beschwerdevollen auffordert und spricht was säumest du es ist nicht männlich vor dem schwerte sich zu fürchten hierzu muß noch kommen damit die tugend vollkommen sei gleichförmigkeit und eine durch alles harmonische haltung des lebens was nicht gewonnen werden kann ohne richtige erkenntnis ohne die wissenschaft durch welche göttliches und menschliches zur einsicht kommt dies ist das höchste gut hast du dich seiner bemächtigt so beginnst du der götter genosse zu sein nicht ihr flehender aber fragst du wie soll ich dahin gelangen nicht über das penninische oder das graische gebirg nicht durch kandaviens wüsten nicht die syrten nicht die skylla noch die charybdis hast du zu befahren und doch hast du diese alle durchwandert um den preis einer geringen prokuratur die reise wozu die natur dich ausrüstete ist so sicher als anmutig die natur gab dir was du nur nicht zu vernachlässigen brauchst um gott ähnlich dich zu erheben gott ähnlich aber wird das geld dich nicht machen gott hat nichts das purpurkleid nicht gott ist ohne gewand auch nicht der ruhm das zur schau tragen deiner selbst die unter den nationen verbreitete kunde deines namens gott wird von keinem gekannt und viele denken schlecht von ihm ungestraft auch kein schwarm von sklaven die deinen tragsessel durch stadt und land schleppen jener höchste und mächtigste gott trägt selbst alles auch schönheit nicht noch stärke können dich glücklich machen nichts von diesen dingen hält auf die dauer aus man suche also das was nicht mit jedem tage sich verschlechtert dem sich nichts entgegenstellen kann und dies ist der geist aber ein erhabener guter großer wie anders möchtest du einen solchen nennen als einen gott der in einem menschenkörper als in seiner herberge wohnt ein solcher geist kann sich in einem sklaven und freigelassenen ebenso gut als in einem römischen ritter finden was ist ein römischer ritter ein freigelassener ein sklave namen aus ehrgeiz oder ungerechtigkeit entsprungen. Auch aus dem niedrigsten winkel kann man sich in den himmel schwingen. Erhebe dich nur und würdig der gottheit bilde auch dich. Solche bildung aber hat nichts mit gold und silber zu schaffen. Nie wird aus diesem stoff ein gottähnliches bild geprägt werden. Bedenke, als die götter gnädig waren, wurden sie aus ton geformt. 31. Brief